أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Das Thema, was ich heute vorbereitet habe, geht darum, dass wir in unserer Umma von der damaligen Zeit nach den schon eigentlich in der zweiten Generation des Islam schon angefangen hat, dass sich die Muslime abgespalten haben von der Jama'a, von der Ahlus Sunnah. Und wir sollten eigentlich sehr daran interessiert sein, wer oder was die Gruppe ist, die dem Ursprung entkommen ist, aus dem Ursprung gekommen ist, nämlich von den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von dem Sahaba. Als erstes muss man wissen, dass es nur eine Gruppe gibt innerhalb vom Islam, die die richtige Gruppe ist. Das ist ganz wichtig. Und dass die Mehrheit der anderen Gruppen, dass die, also die Gruppen, die nicht auf der Wahrheit sind, dass die erstens in der Mehrzahl sind und zweitens von der Anzahl auch mehr. Und der Beweis, dass sich die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gespalten hat, ist der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, dass die Juden sich in 71 Gruppen spalten werden, die Christen in 72 Gruppen und die Muslime in 73 Gruppen. Und als man gefragt hat, welche ist die errettete Gruppe, da hat er gesagt, Ma'ana alayhi yawm wa ashabi, darauf wo ich bin und meine Sahaba. Jetzt muss man wissen, wer ist diese Gruppe, wie heißt sie, was sind die Eigenschaften von dieser Gruppe, damit ich als Muslim mich diesen Weg zuschreiben kann, damit ich zu dieser Gruppe gehöre, damit ich derjenige bin, der zu der erretteten Gruppe gehört, damit ich auf einem Weg bin, der in Jannah führt, was ja eigentlich der Hauptgrund unseres Anliegens hier ist auf dieser Dunya. Und ich möchte euch heute zeigen und darstellen und beweisen, dass die einzige Gruppe, die innerhalb von der Umma des Propheten Muhammad auf den richtigen Weg ist und dass das die einzige Gruppe ist, die im Einklang ist mit dem, womit der Prophet Muhammad gekommen ist und worauf die Sahaba waren und worauf die vier Khulafa waren und worauf diejenigen sind bis heute, die diesen Weg gehen. Und das sind keine anderen, als der Oberbegriff ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und das bedeutet nichts anderes als die Leute, die an der Sunna festhalten und an der Jama'ah, an der Gemeinschaft. Doch dieser Begriff ist nicht der einzige. Und das muss man auch wissen. Dieser Begriff ist nicht der einzige, der für diese Gruppe genannt wurde. Denn in Wahrheit gibt es mehrere Namen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam benutzt hat, selber. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Gruppe auch als Al-Ta'ifa al-Mansura bezeichnet, als die siegreiche Gruppe, und hat sie auch als Al-Firkatul Najia, als die gesicherte, als den gesicherten Teil, als die Ghuraba, als die Fremden bezeichnet. Und heutzutage, was auch bewiesen ist durch die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala und durch die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und durch die Aussage der Sahaba und durch die Aussagen der Gelehrten von heute und von damals, ist, dass diese Gruppe auch den Namen trägt, die Salafis. Das muss man wissen. Und wenn wir jetzt sagen Salafi, dann muss man erstmal wissen, was sind die Salafi? Was ist ein Salaf? Woher kommt das? Das Wort ist arabisch und stammt von dem Wort Salafe, was so viel bedeutet, wie jemand etwas vorausgegangen sein bedeutet. Etwas, was vor uns vorausgegangen ist. In der Scharia jedoch bezieht es sich auf die frommen Vorfahren. auf die Salaf al-Salih des Islam. Denn weil sie vor uns waren, sind sie unsere Salaf, derjenige, der ihnen folgt und sich wahrhaft in allen Aspekten der Religion an ihren Weg festhält, wird in der arabischen Sprache ein Salafi genannt. Und dieses I am Ende des Wortes ist nichts anderes als ein Intisab, eine Verbindung zu dem, was ich mich zuschreibe. Wenn ich sage, ich bin Almani, dann beziehe ich mich darauf, woher ich komme. Und Salafi bedeutet nichts anderes als einer, der sich den Weg der Salaf zuschreibt, der den Weg der Salaf gehen möchte, der ist ein Salafi. Und zwar muss er das machen, wahrhaftig und in allen Aspekten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu seiner Tochter Fatima gesagt, wahrlich, ich bin für dich ein gesegneter Salaf. In diesem Hadith erzählt der Prophet sallallahu alaihi wasallam seiner Tochter Fatima, dass er für sie ein gesegneter Vorfahre sei. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der beste Vorfahre ist, dem man folgen und sich als Beispiel nehmen kann. Jetzt wissen wir, was das Wort Salaf und Salafi bedeutet. Nun können wir fragen, wer sind diese frommen Vorfahren und warum sollen wir ihnen folgen? Der Name fromme Vorfahre, arabisch Salaf al-Salih, Salih bedeutet fromm, rechtschaffen, bezieht sich auf die ersten drei Generationen der Muslime. Die Sahaba, die Tabi'in und die Atba-Tabi'in. Warum folgen wir ihnen? Der Grund dafür ist zum Beispiel ein Ayah aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala in ungefährer Bedeutung sagt, die allerersten, die ersten der Muhajirun, diejenigen, die von Mekka nach Medina auswanderten, und der Ansar, die Bürger von Al-Medina, die dem Muhajirun halfen, und jene, Vorsicht, und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, die gehören auch noch dazu. Mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind zufrieden mit ihm. Und er hat ihnen Gärte bereitet, durch welche Bäche fließen, Paradies, darin sollen sie verweilen auf ewig und immer da, das ist der gewaltige Gewinn. Jetzt muss man sich die Frage stellen. Das sind also die, die wir folgen müssen. Können wir von den Muhajirun sein? Nein. Können wir von den Ansar sein? Nein. Das heißt, wir können nur unter der dritten Gruppe fallen. Dass wir diejenigen sind, die ihnen auf die beste Art und Weise gefolgt sind. Den Muhajirun und den Ansar. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, Khairun nas karni, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen vom Dien her sind diejenigen in meiner Generation. Dann diejenigen, die ihnen folgen und dann die ihnen folgen. Danach schwieg er. Wir können also hier klar erkennen, dass die ersten drei Generationen dieser Umma die besten der Menschen sind. Sollten sie dann nicht diejenigen sein, denen wir folgen? Weil die Sahaba, also erstmal müssen wir wissen, Allah hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Islam offenbart. Er ist der beste Mensch, der am meisten Wissen hat über den Islam. Und wen hat er es mitgeteilt? Wen hat er unterrichtet? Die Sahaba. Und wen haben die Sahaba unterrichtet? Die Tabi'in, die zweite Generation und die dritte Generation. Zwar haben dann die Irrleitung und die Erneuerung in den Islam angefangen, aber der Ursprung des richtigen Islam ist immer geschützt worden. Und hier, wenn wir zum Beispiel über eine Dunya-Sache in Islam etwas Bescheid wissen wollen, etwas lernen wollen. Wohin gehen wir dann? Wir gehen dann zu denjenigen, wo wir genau wissen, der hat am meisten Wissen darüber. Der kennt sich am besten damit aus. Und so sollte es noch mehr im Islam sein. Die besten der frommen Vorfahren waren die Sahaba. Und es gibt viele Beweise im Koran und in der Sunna dafür, dass wir ihnen folgen sollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann werden sie rechtgeleitet sein. Wer ist denn jetzt derjenige, der wie ihr glaubt? Wer ist das denn? Das sind keine anderen als die Sahaba. Und er, subhanahu wa ta'ala, sagt in der ungefähren Bedeutung, wer sich aber den Gesandten widersetzt, nachdem ihm der rechte Weg klar geworden ist und einen anderen Weg befolgt als den Weg der Gläubigen, den werden wir verfolgen lassen, was er verfolgt, und werden ihn dann in der Hölle brennen lassen, und schlimm ist sein Ende. Wichtig ist jetzt hier auch, dass wir das nicht vergessen, nachdem ihnen der rechte Weg klar geworden ist. Weil es gibt viele Muslime von damals und von heute, die zwar auf einem anderen Weg sind, aber es nicht besser wissen. Deswegen muss man ihnen mit Basira, mit Wissen und mit Hikma, mit Weisheit, diesen Weg klar machen. Jetzt kommt, jetzt kann teilweise der Einwand kommen, warum soll ich mich denn Salafi nennen? Warum reicht denn das Wort Muslim nicht aus? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns doch Muslim genannt. Dann müssen wir wissen, dass zuerst einmal der Name Salafi oder das Einladen, Aufrufen, den Weg der Salaf zu folgen, nichts Neues ist. Das wissen auch viele nicht. Es gibt viele Überlieferungen der Gelehrten der Vergangenheit, in denen sie über die Salaf und Salafis reden. Abu Hanifa, rahimahullah, sagte, haltet an den Athar, an den Überlieferungen und an die Tariqa, an den Weg der Salaf fest und hütet euch vor den neuen Dingen in der Religion, denn sie sind alle Erneuerungen. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, es gibt keine Kritik an dem, der den Weg, Madhab der Salaf verkündet, also ihn verbreitet, an ihm festhält und sich auf ihn bezieht. Wie kann man sich auf ihn beziehen, wenn man sich nicht selber Salafi nennt? Wie geht das? Soll ich dann jedes Mal eine Beschreibung abgeben, auf was ich bin? Vielmehr ist es obligatorisch, ist es Pflicht, dies von ihm unter Übereinstimmung, Ittifaq zu akzeptieren, denn der Weg, der Madhab der Salaf ist nichts anderes außer die Wahrheit, ist Haqq. Und Imam al-Zahabi, rahimullah, sagte, es wird authentisch von Adadi Qutni, Dar Qutni, überliefert, dass er sagte, es gibt nichts, was mir verschmähter ist als Ilmu Kalam. Und ich sage, niemand sollte jemals Ilmu Kalam eingehen, noch in Argumentation, vielmehr sollte man ein Salafi sein, jemand, der den Salaf folgt. Warum brauchen wir die Bezeichnung Salafi? Dazu gibt es eine sehr schöne Diskussion zwischen Sheikh Nasruddin Muhammad Al-Albani und einem Fragesteller, aus dem man sehr viel Nutzen rausziehen kann. Wenn zu dir gesagt, der Sheikh Al-Albani fragt ihn, wenn zu dir gesagt wird, was ist dein Mazhab, was ist dein Weg, wie lautet deine Antwort? Dann sagt der Fragesteller, dann sage ich, ich bin ein Muslim. Das ist nicht ausreichend, sagt Sheikh Al-Albani. Der Fragesteller sagt dann, Allah hat uns aber Muslime genannt. Und er zitierte die Aussage Allahs, des Erhabenen, er, Allah ist es, der euch vor dem schon Muslime nannte. Sheikh Nasruddin Al-Albani sagte, dies wäre die korrekte Antwort, wenn wir in der ersten Zeit des Islam uns befinden würden, bevor die Sekten erschienen sind, von denen wir uns aufgrund der Aqida unterschieden, fragen würden, so würden sich seine Antwort nicht von den Worten unterscheiden. Sie alle, die Schiiten, Rafida, die Khawarij, die Nusayri, Alawi, Extrem Shia, alle würden sagen, ich bin ein Muslim. Aufgrund dessen ist dies heutzutage nicht mehr ausreichend. Da hat der Fragesteller gefragt, in diesem Falle sage ich, ich bin ein Muslim, der sich auf dem Buch, auf den Koran und den Sunna stützt. Da sagt der Sheikh Nasruddin Albani, das reicht auch nicht. Da hat der Fragesteller wieder gefragt, warum? Sheikh Nasruddin Albani sagt, findest du irgendeinen von denen, die wir gerade erwähnt haben und auch außerhalb dieserjenigen, als Beispiel sagen, ich bin ein Muslim, der nicht auf Koran und Sunna ist? Wer ist derjenige, der sagt, ich stütze mich nicht auf das Buch und die Sunna? Da sagt der Fragesteller, in diesem Falle bin ich ein Muslim, der sich auf das Buch und die Sunna mit dem Verständnis der Salaf al-Salih stützt. Da sagt Sheikh Nasruddin al-Albani, wenn dich jemand über dein Mazhab, über deinen Weg fragt, ist dies, was du ihm antworten würdest? Er sagt der Fragesteller, ja. Und dann sagt Sheikh al-Albani, was ist deine Ansicht darüber, dass wir diese Wendung in der Sprache kürzen? Denn die besten Wörter sind die, die kurz sind, aber die gewünschte Absicht zu verstehen geben. Daher sagen wir einfach, wenn uns einer nach unserem Mazhab, nach unserem Weg fragt, was bist du? Salafi. Das ist kurz ein Wort, mit dem wir beschreiben, ich bin ein Muslim, auf Koran und Sunna, mit dem Verständnis des Salaf al-Salih. Aus dieser Diskussion erfahren wir zwei große Vorteile. Erstens, die Aussage, ich bin ein Salafi, ist der beste und der prägnanteste Weg zu sagen, ich bin ein Muslim, der sich auf den Buch und die Sunna mit dem Verständnis der Salaf al-Salih stützt. Zweitens, man braucht die Bezeichnung Salafi, um sich zu unterscheiden, um die korrekten Glaubensgrundsätze und Praktiken schützen und ihnen folgen, von jenen, die falsche Glaubensgrundsätze im Islam haben. Und da fällt mir eine Begebenheit ein, wo eine Fragerunde gemacht wurde zu Sheikh Muqbil, rahimullah, das ist ein großer Gelehrter aus Jemen, und Sheikh Rabi' al-Hadi al-Madkhali, hafizullah. Und da hat man sie gefragt, was ist der größte Eigenschaft oder die größte Punkt bei einem Salafi? Und Sheikh Rabi wollte antworten und Sheikh Mukbil wollte antworten und Sheikh Rabi hat gesagt, lass mich bitte, nee, umgekehrt. Sheikh Rabi wollte antworten, Sheikh Mukbil hat gesagt, lass mich bitte antworten und er hat nur ein Wort gesagt. Er hat gesagt, sich zu unterscheiden. Das ist die wichtigste Eigenschaft eines Salafi, sich zu unterscheiden von den Sekten, von den Ehlul Bidah. Und wir wissen also, dass sich, wie ich am Anfang gesagt habe, dass sich die Muslime in 73 Gruppen spalten werden. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn der Weg der Salaf der einzige Weg ist und der einzige Weg der Wahrheit ist und dass alle anderen falsch sind, dann muss es doch einen Unterschied geben in bestimmten Sachen, in was die Salafi glauben, was die Salafis machen, was die Salafis unterlassen. Und jetzt, also der größte Unterschied von einem Salafi zu allen anderen ist, dass er dem Tauhid die größte Bedeutung beimisst. Die Anbetung und die Einzigartigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Salafi-Dawa ruft zuallererst zur Korrektur der eigenen Glaubensanschauung, der Aqidah. Und dies ist die gesegnete Manhaj aller Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in ungefährer Bedeutung, und wahrlich, in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten, der da predigte, dient Allah alleine, betet Allah alleine an und malet die Tarut, all das, was neben Allah angebetet wird. Die Salafi-Dawa ruft dazu auf, alle Formen des Schirk, den Kufr und die verbotenen Erneuerung, Al-Bid'ah, aufzugeben. Sie warnt davor, Vermittler neben Allah, egal ob sie lebendig oder tot sind, aufzustellen. Sie warnt davor, die Toten anzurufen und an den Gräbern zu opfern. Das ist schon mal, da werden schon viele muslimische Gruppen, wenn das schon gesagt wurde, fallen schon aus dem Kreis von der erretteten Gruppe raus. Die Salafi-Dawa ruft dazu auf, die Sunna des Propheten und seiner Gefährten vor jedem Mann oder Mashab zu folgen. Und sie ruft dazu auf, die Beweise zu akzeptieren, die einem präsentiert werden, um sich der Wahrheit zu unterwerfen. Wir sagen also nicht, wenn irgendeiner kommt und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat so gesagt, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat so gesagt, dann sagen wir nicht, ja, aber Sheikh so und so hat doch anders gesagt. Das sagen wir nicht. Wir sagen, bring her uns euren Beweis und wir prüfen das, ob das im Einklang, ob das im richtigen Kontext verstanden wurde und ob dieser Beweis authentisch ist und dann handeln wir danach. Wir haben da kein Problem mit, aber die anderen haben da ein Problem mit. Die Dawa des Salafiyya ruft die Muslime dazu auf, bezüglich Allahs Namen und Attribute richtig an Allah zu glauben und all das und an all das zu glauben, für das es einen Beweis im Koran und in der Sunna gibt und daran, dass Allah erhaben über die gesamte Schöpfung ist. Also wir leugnen keine Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala, wir ändern sie nicht um, wir interpretieren sie nicht um, wir vergleichen sie nicht mit der Schöpfung, all das machen wir nicht mit den Namen und Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern wir glauben daran, an alle Attribute und Namen und Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie im Koran stehen und wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns die auch gebracht hat. Da fallen schon sehr viele Gruppen raus, alleine schon aus diesem Punkt. Die Salafi-Dawa ruft auf, all die Gefährten des Propheten zu lieben, zu ehren und ihnen zu folgen. Und die Besten unter ihnen sind Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und wir hassen diejenigen, die die Gefährten verfluchen und verleumden, wie die Rafida Shia aus Iran und Südlibanon und wo sie sich auch sonst noch befinden in ihren Löchern. Die Salafi-Dawa glaubt, dass die Korrektur der Umma nur dadurch passieren wird, dass sich die Muslime selbst korrigieren, indem sie jede Angelegenheit ihres Lebens zurück zum Koran und der Sunna führen. Wir glauben an die Einheit dieser Umma, aber nur auf der Wahrheit basierend. Wie können wir uns auf der Falschheit vereinigen? Da sind zwei Punkte drin. Erstens, dass die Salafi-Dawa daran glaubt, dass die Umma nur zum Sieg zurückkommt, wenn wir selber bei uns selber anfangen, mit dem Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und mit der also mit dem Tasfiyah, dass wir uns reinigen von Shirk und Bidah und Masiyah, von Sünde, wir selber, dann rufen wir andere dazu auf, Familienangehörige und so weiter, immer größere Kreise. Und wir machen Tarbiyah, wir lehren uns und schulen uns auf Tauhid, Sunnah und Ta'a. Und wenn wir das machen, dann gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala, hat uns ein Versprechen gegeben, gibt er uns die Khilafa wieder. Das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Versprechen gibt, dann dann bricht er es nicht. Die Korrektur, ich habe letzte Woche kurz darüber gesprochen, die Korrektur, also die, dass sich die Umma verbessert, wird nicht dadurch erreicht, dass ich demonstrieren gehe, dass ich protestieren gehe. Das wird dadurch nicht erreicht. Aber ich will jetzt auch nicht so viel über dieses Thema sprechen, weil ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen. Und wir glauben an die Einheit dieser Umma, aber nur auf der Wahrheit basierend. Das heißt, wir sind daran interessiert, Einheit zu schüren und Spaltungen abzulassen. Aber nicht auf, dass wir sagen, nach dem Prinzip von Hassan al-Banna, wir kommen zusammen, wo wir uns einig sind und wir entschuldigen uns in den Sachen, wo wir uns uneinig sind. Wenn du Grab anbeten möchtest, dann mach das bitte nicht in meiner Anwesenheit. Wenn du Aisha verfluchen möchtest, dann mach das bitte nicht in meiner Anwesenheit. Aber wir einen uns auf La ilaha illallah. Das geht nicht. Dies ist keinesfalls eine vollständige... Ja, das ist... jetzt kommen ganz kurz bestimmte Missverständnisse, aber da habe ich noch, bevor ich damit dazu komme, wenn man jetzt diese... Ja... Ein wahrer Salafi ist keiner von den Khawarij, der behauptet, dass die meisten Muslime aufgrund von Sünden, die man macht, Ungläubige sind. Er ist keiner von den Schiiten, welcher die Sahaba verunglimpft und behauptet, dass der Koran verfälscht wurde, die authentische Sunna ablehnt und die Familie des Propheten anbetet. Er ist nicht von den Qadariyah, welche Qadar, die Vorherbestimmung Allahs in der Schöpfung, leugnet. Er ist nicht von den Murji'ah, welche behauptet, den Iman sei nur die Aussage mit der Zunge ohne Taten. Er ist nicht von den Mu'tazila, welche Allahs Eigenschaften ablehnen. Er ist nicht von den Sufis, welche in ihrer Anbetung zu Allah Gräber und Menschen mit einschließen und behaupten, Allah inkarniere in seiner Schöpfung oder sei Teil der Schöpfung. Er ist nicht von den Muqallidin, von den Nachahmern, welche darauf bestehen, dass jeder Muslim der Rechtsschule ein Mezheb eines bestimmten Imams oder Gelehrten zu folgen hat. Selbst wenn diese Mezheb den deutlichen Texten des Koran und der wahren Sunna widerspricht. Daher sind die wahren Salafis, die Ahlus Sunna wal Jamaa, sie sind die Ta'ifa al-Masura und die Firkatul Najia, von welchen in vielen Überlieferungen die Rede ist. Der Prophet Muhammad sagte, ein Teil meiner Umma wird immer auf der Wahrhaftigkeit bestehen bleiben. Diejenigen, die sie verlassen, werden ihnen nicht schaden können, bis der Befehl Allahs kommt, der jüngste Tag. Und der Prophet Muhammad sagte, wer nach mir noch leben wird, der wird viele Meinungsverschiedenheiten erleben. So weise ich euch an, ein meine Sunna und die Sunna meiner Nachfolger, der Rechtgeleiteten und den Rechtgläubigen festzuhalten. Diese Umma, jetzt kommt wieder der Hadith, dass sich die in 73 Gruppen spalten werden. Und das ist auch ein Beweis, dass wenn man gefragt wird, wer ist die errettete Gruppe? Wen muss man folgen, damit man zu dieser erretteten Gruppe gehört? Die Aussage, dass man sagt, derjenige, der von der erretteten Gruppe ist, das ist ein Muslim. Diese Aussage ist Batil, diese Aussage ist falsch. Sonst hätte der Prophet Muhammad niemals gesagt, diejenigen, die sich an meine Sunna und die Sunna der Sahaba festhalten. Und er hätte auch nicht Worte benutzt wie Al-Ghuraba, Ta'if al-Mansura, Fikratun Najiyah. Das sind alles verschiedene Namen, aber weisen auf das Gleiche hin. Nämlich, dass wir den Islam so verstehen, wie es Allah und sein Gesandter uns offenbart haben, weil beides ist Offenbarung, und wie es die Sahaba verstanden haben. Und dies ist die Essenz der Salafi-Dawa, dass wir also zum Tawhid aufrufen, dass wir die Leute davor warnen, vor Schirk, und dass wir zurückkehren dazu, dass wir Taswiya, dass wir uns reinigen von Schirk und Bid'ah und Bid'ah und Masiya, und dass wir Tarbiya machen, uns lehren und schulen auf Tawhid, Sunnah und Ta'a. Und die Rückkehr zum edlen Koran und der authentischen Sunnah. Und die Warnung der Muslime und ihre Ermahnung, damit sie ihr Leben von jeder Form des Schirk, der Bid'ah, die dem reinen und wesentlichen Glaubensgrundsätzen des Islam fremd sind, reinigen. Und nach diesen, also das waren natürlich jetzt nicht viele Sachen, aber nach diesen genannten Aussagen, dass was Allah SWT gesagt hat, dass er uns dazu verpflichtet, dass wir den Islam so zu verstehen und zu praktizieren haben, wie Allah und die Sahaba. Es gibt natürlich noch weitaus mehrere Beweise. und die Ahadis, die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir dazu verpflichtet sind, den Islam so zu verstehen, wie er und die Sahaba. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, dass sich die Muslime von dieser erretteten Gruppe abspalten werden. Obwohl es in seiner Zeit nicht stattgefunden hat. In seiner Zeit gab es keine Bidda. Und in seiner Zeit gab es keine Leute, die sich an einer verirrten Sekte festgehalten haben. Das hat alles erst später stattgefunden. Trotzdem hat er davor gewarnt. Und er hat mit Namen vor dem Murji'a gewarnt. Er hat mit Namen von den Rafida gewarnt. Und er hat mit Namen von den Qadiriyya gewarnt und von den Khawarij. Also nur ganz kurz, zu den Khawarij hat er gesagt, dass sie die Hunde des Höllenfeuers sind. Und nach genauem Erfassen dieser Beweise sollte der Muslim, also normalerweise hat der Muslim keine Alternative, außer ein Salafi zu sein. Wenn er das tut, schreibt er sich der Jama'a zu, welche gelobt und ihr der Erfolg versprochen wurde. Sie ist frei von Verirrungen und wird von dem Höllenfeuer sicher sein. Wenn man das jetzt sagt, dann könnte jetzt einer herkommen und sagen, wie kannst du sagen, dass du frei bist von Verirrungen und dass du errettet bist und dass du in Jannah bist. Haben wir das damit gesagt, also mit diesen ganzen Beweisen, haben wir damit gesagt, alaikum salam, haben wir damit gesagt, dass, oder habe ich oder jeder, der sich darauf bezieht, hat irgendeiner dazu gesagt, wenn man diese Beweise jetzt vorlegt, ich bin der rettete Weg, ich bin in Jannah, hat man das damit gesagt? Nein, damit hat man das nicht gesagt. Das sollte man sich so vorstellen. Es gibt 73 Gläser und in allen 73 Gläsern ist Wasser drin. Und in 72 Gläsern ist Gift drin, was die Farbe und den Geruch des Wassers aber nicht verändert hat. Und du weißt, ein Glas hat dieses Gift aber nicht drin. Und jetzt kommt einer und sagt, welches Glas soll ich nehmen? Und das kann man damit als Beispiel nehmen, welchen Weg soll ich nehmen innerhalb von Islam? Du sagst ihm dann, nimm dieses Glas. Das heißt nicht, du bist das Glas. Oder du führst, du hast die Konsequenz von dem Glas. Nein, du sagst ihm nur den Weg. Das ist damit gleichzusetzen, wenn du sagst, du musst den Weg der Salaf folgen, damit du auf den Weg bist, der zu Jannah führt. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen langen geraden Strich gezogen im Sand, hat gesagt, Hada Sirat al-Mustaqim, das ist der gerade Weg. Und dann hat er zwei Striche von diesem geraden Strich weggemacht und hat gesagt, das sind Wege, zu dem jeder am Kopf, jeder ein Shayatin sitzt, der zu Dalala ruft, der zu Irrleitung ruft. Und die Gelehrten haben sehr viel Nutzen daraus gezogen. Erstens, dass dieser gerade dieser Sirat al-Mustaqim, der ist erstens, ist der lang. Das heißt, du musst diesen Weg mit Geduld, mit Istiqama, mit Standhaftigkeit gehen. Und diese anderen Wege, die sind kurz. Wir wollen eine Veränderung in unserem Land. Der Sirat al-Mustaqim, der richtige Weg, der Weg im Einklang mit Kitab und Sunnah, ist das, was wir was machen, dass wir uns reinigen von Shirk, Bid'ah und Masiyah, von Sünde, und dass wir uns schulen und lehren auf Tawhid, Sunnah und Ta'a, Gehorsam. Ist das ein langer Weg oder ist das ein kurzer Weg? Das ist ein langer Weg, der kann Jahre, der kann Jahrzehnte dauern, aber er ist der richtige. Oder ich kann rausgehen mit Schildern, und mit Steinen und Rufen und was ich nicht und will damit erreichen, dass sich von heute auf morgen die Situation ändert. Es kann durchaus sein, dass sich wirklich was ändert. Aber erstens ist das nicht im Einklang mit Kitab und Sunnah und zweitens wird das zu keinem endgültigen guten Erfolg führen. Was wir jetzt schon wieder gesehen haben, ob das jetzt in Tunesien ist oder in Ägypten, wie viele Tote und so weiter und so fort, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie gesagt, wir sagen nicht, dass wir das Paradies sind, noch sagen wir, dass ich oder jeder, der von sich behauptet, Salafi zu sein, dass wir mit Garantie ins Paradies kommen. Das sagen wir nicht. Wir sagen nur, das ist der Weg, der ins Jannah führt. Geh diesen Weg und du wirst inshallah ins Paradies kommen. Ganz kurz noch auf bestimmte Missverständnisse über die Salafis und ihre Dawa. Salafis haben Glaubensansichten, die mit dem orthodoxen, mit dem richtigen Islam nicht übereinstimmen. Dies ist eine nutzlose Behauptung. Was bedeutet orthodoxer Islam denn überhaupt? Sicherlich ist es der korrekte Islam, wie er vom Propheten und seinen Gefährten praktiziert wurde. Wenn Muslime diesem Weg nicht folgen, selbst wenn es Millionen an der Zahl sind, so kann ihr Weg nicht als orthodoxer Islam angesehen werden. Es sollte dem Leser nun klar sein, dass Salafi zu sein bedeutet, den Weg der frommen Vorfahren zu folgen. Dies muss heißen, dass die Glaubensansichten der Salafi die gleichen sein müssen wie die des letzten Propheten Mohammed und seiner edlen Gefährten und derer, die ihnen nachkamen. Der Salafi glaubt an all das, für das es einen Beweis im Koran, der Sunna und den Weg der Gefährten gibt. Denn was ist Ilm? Was ist Wissen? Wissen ist قال الله قال رسول الله قال الصحابة. Das ist Wissen. Wir glauben, dass der letzte Prophet seine Dawa mit dem Tauhid begann. Ebenso wie alle Propheten, die vor ihm kamen, getan haben. Also hat unsere Dawa auch mit dem Tauhid und mit dem Berichtigen der Glaubensansichten zu beginnen. Wir glauben nicht an das blinde Folgen von Menschen und Gelehrte. Vielmehr halten wir an dem fest, in dem Erlösung liegt. Das heißt, am Festhalten an die Texte des Koran und Sunna unserer Religion. Das zweite Missverständnis, was die Leute immer sagen, ihr Salafis, ihr spaltet. Ja, natürlich, das durchspalten wir. Al-Quran, was hat er noch für einen Namen? Furqan. Umar, Al-Khattab, was war sein Beiname? Al-Faruq, der Spalter. Was haben sie über den Propheten Muhammad gesagt? Er trennt den Vater von der Mutter, den Sohn von der Mutter. Natürlich trennen wir. Wir trennen von Tauhid und Schirk, von Bida und Sunna, von Ta'a und Masiyah, von Gehorsam und Ungehorsam. Wir trennen zwischen Ehlu Sunna und Ehlu Bida. Ja, natürlich, das ist auch unsere Pflicht. Und wir haben bereits in dem, wir müssen auch wissen, dass wir, wie ich gerade schon gesagt habe, wir wollen eine Einheit. Aber Einheit worauf? Darum geht's. Wir wollen eine Einheit basierend auf der Wahrheit und nicht auf Batil. Nicht auf ich meine und ich denke und ich vermute und ich werde mal schauen. Das ist nicht unsere Basis. Unsere Basis ist Koran und Sunna mit dem Verständnis des Salafus Salih. Die Ursache. Was ist die Ursache dieser Uneinigkeit in der Umma? Schirk, Bid'ah und das Verlassen der Sunna. Wir schauen auf die Art und Weise, wie die Salaf sich selbst korrigierten. Wie haben sie das gemacht? Wir sehen, dass sie sich selbst korrigierten, indem sie korrekte Glaubensansichten und Praktiken hatten, zu ihnen aufriefen und alle Arten der Falschheit zurückwiesen. Der Salafi sehnt sich nach Einheit unter den Muslimen, aber er weiß zur gleichen Zeit, dass dies nur durch das Festhalten an die Wahrheit und das Ändern von uns selbst erreicht werden kann. Denn Allah SWT sagt im Koran in ungefährer Bedeutung, wahrlich, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie, die Leute, sich selbst ändern, was in ihren Herzen ist. Wie kann ich erwarten, dass sich ein Volk, das zum größten Teil voll ist mit Schirk und Bid'ah, und wenn nicht davon, ja, also wir haben praktizierende Muslime und die machen Schirk und Bid'ah. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die haben noch nicht mal was mit Islam zu tun. Die sind sogar schon weit weg von Schirk und Bid'ah. Die schreiben sich sogar noch etwas anderem zu als im Islam. Laizismus, Demokratie. Und dann wollen die einen Erfolg. Dann wollen die, dass sich ihre Lage verbessert. Aber das wird sich nicht bessern. Folglich ist die Salafi-Dawa die Verkörperung dessen, was auf dem der Prophet seine Umma gelassen hat. Und dessen Nacht wie sein Tag ist. Reine Klarheit, und jeder, der es verlässt, wird zerstört sein. Das heißt, er wird sich abspalten, unterscheiden und in die Sekten fallen, die mit dem Feuer bedroht wurden. Ne? Der Hadith mit den 73 Sekten. Deswegen kann die Salafi-Dawa, die zu einer Rückkehr aufruft, auf dem der Prophet und seine Gefährten beruhten, niemals eine Spaltung angesehen werden. Das Wort Salafi ist eine Erneuerung. Das ist auch ein Missverständnis, womit viele immer kommen. Das Wort Salafi wurde zur Zeit des Propheten und seiner Gefährten aufgrund der Tatsache nicht verwendet, da die Muslime auf den korrekten Islam beruhten und keine Notwendigkeit für ein Wort wie Salafi bestand. Ja? Als sich jedoch Zwietracht ereignete, Sekten auftauchten und die Umma sich spaltete, mussten die Gelehrten der Umma zwischen denen, die auf der Wahrheit beruhten und denen, die auf der Falschheit beruhten, anfangen zu unterscheiden. Und hier darf man auch eins nicht vergessen. Gibt es irgendeinen, der, wenn du ihn fragst, was bist du? Ja, ich bin Muslim. Ja, aber was bist du? Also, ne? Dann sagt er, ich bin Sunni. Aber bist du Salafi? Nein, Salafi, ich sag nicht, ich bin Salafi, ich bin Sunni. Aber es ist kein Unterschied zwischen Sunni und Salafi. Sunni bedeutet, ich folge der Sunna. Salafi bedeutet, ich folge den Salaf. Und darin inklusive ist doch die Sunna. Und sogar noch besser. Du schreibst dich etwas zu, was frei ist von Fehlern. Wenn du sagst, du bist Sunni, dann schreibst du dich auch der Sunna zu. Aber doch nicht nur der Sunna des Propheten, sondern auch der Sunna der Gefährten. Weil sonst kannst du den Islam nicht richtig verstehen und praktizieren. Du kannst den Islam nicht richtig verstehen und praktizieren, wenn du meinst, du kannst den Islam, ich nehme nur von Rasulullah und ich schaue gar nicht, wie die Sahaba das umgesetzt haben. Die Sahaba haben für uns diese ganzen Sachen erfragt und umgesetzt, damit wir daraus lernen, wie wir es umzusetzen haben. Genauso wie Allah sagt im Koran, betet, aber er beschreibt nicht im Koran, wie wir beten sollen. Dafür hat der Prophet Muhammad uns beschrieben, wie wir beten sollen. Und die Sahaba sind dafür da, dass sie uns zeigen, wie wir die Sunna im Einklang mit Koran umzusetzen haben. Und deswegen riefen sie zum Weg der Salaf auf und benutzen den Namen Salafi. Imam As-Sam'ani sagt in Al-Insab, As-Salafi, dies ist eine Zuschreibung zu den Salaf und das Befolgen ihrer Wege in dem, was von ihnen überliefert ist. Ibn Al-Athir sagte in Al-Lubab, die vorherige Aussage As-Sam'anis kommentierend, und eine Gruppe war unter dieser Zuschreibung bekannt. Der Leser sollte wissen, dass Salafis sich von all den verschiedenen islamischen Splittergruppen aufgrund ihrer Zuschreibung zu dem, was ihnen den korrekten und wahren Islam garantiert. Und dies ist das Zuschreiben zu dem, auf dem der Gesandte und seine Gefährten beruhen, so wie es ihnen in den authentischen Hadith vorkommt, unterscheiden. Das nächste Missverständnis, die Salafis denken, sie sind die einzigen, die korrekt sind und sie seien der gesicherte Teil. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen dem, dem man sich zuschreibt, wir schreiben uns den Salaf zu, was frei ist von Fehlern, ohne Zweifel, und demjenigen, der sich selbst diesen Weg zuschreibt. Der Weg der Salaf ist nichts als die Wahrheit, ohne Zweifel. In Angelegenheit des Glaubens, des Manhaj, der Dawa, der Manieren, und kein Muslim sollte etwas anderes wünschen. Deswegen ist ein Salafi, der wahrhaftig in seiner Zuschreibung zu den Salaf ist, der mit Wissen und Tat vorangeht und ihren auf Wissen beruhenden Weg nachahmt. Korrekt in allen Angelegenheiten. Daher glauben wir, dass der Weg, zu dem wir uns zuschreiben, der Weg der Salaf, der korrekte und einzige Weg ist, denn dafür gibt es Beweise in der Religion. Ob wir oder nicht als Individuen, also als einzelne Personen, auf diesem Weg beruhen, wird aufgrund unserer Glaubensansichten und Handlungen entschieden werden. Wenn der, der sich diesem gesegneten Weg zuschreibt, nicht wahrhaftig an das glaubt und das praktiziert, was die Salaf glaubten und praktizierten, bedeutet dies dann, dass die Dawa, die du zu den Salaf aufruft, falsch ist? Du beziehst dich auf etwas, was frei ist von Fehlern und du machst einen Fehler. Das heißt doch nicht, dass diese Dawa, auf den Weg, den du bist, falsch ist. Das ist genau das Gleiche mit einem Autofahrer und der fährt einen Benz und du setzt ihn vor einen Baum, dann wird doch keiner sagen, ja, der Benz ist scheiße. Nein, er wird sagen, der Fahrer, der hat Mist gebaut. Aber der Benz ist immer noch ein gutes Auto. Wir sagen nicht, dass wir als Individuen gerettet sind. Vielmehr sagen wir, dass die Erlösung nur im Befolgen dieses gesegneten Weges liegt. Denn der wahre Weg ist einer. Und deswegen müssen alle anderen Wege, die dem Ruf der Einladung zu den Salaf entgegenstehen, Falschheit und Zerstörung darstellen. Und gerade haben wir ja gesagt, also wir wollen, ich habe nochmal ganz kurz, haben wir ja gesagt, dass die Salafis keine sind von den Khawarij. Die Khawarij, die sind ja dafür bekannt gewesen, dass die Leute zu Ungläubigen erklärt haben aufgrund von Sünden. Nicht nur das, sie haben auch Khuruj rebelliert gegen die Herrscher, so wie wir es jetzt wieder sehen. Und er ist keiner von den Schiiten und er ist keiner von den Qadariya und den Murjia, ne, die sagen, Iman ist nur im Herzen und so weiter. Und keiner von den Sufis. Das sind die Sekten von damals. Wer hat diese Sekten von damals denn widerlegt? Mit dem Murjia, Qadariya und so? Bekannte hat er schon Ding, hat unser Prophet da schon widerlegt. Ja, nicht im Detail aber, ne? Nicht im Detail. Wer hat das denn im Detail widerlegt? Diejenigen haben das im Detail widerlegt, die zu dieser Zeit da waren und wo diese Sekten auf so. Ja, zum Beispiel Hassan al-Basri, genau, so ne? Große Gelehrten, so. Und diese Sekten von damals, die gibt es heutzutage immer noch, bloß mit anderen Namen. Wenn wir sagen, Ikhwani Muslimun, die sind auch teilweise von Khawarij. Weil sie sind auch dafür bekannt, dass sie gegen die Herrscher sprechen. Und wenn ich jetzt sage, gegen die Herrscher sprechen, dann werden vielleicht einige sagen, ja, wie kannst du denn diese Herrscher in Schutz nehmen? Wie kannst du denn sagen, dass wir nicht gegen die sprechen sollen? Der Grund ist, dass der Prophet Muhammad gesagt hat, wenn einer von euch einen Sultan, einen Herrscher, Nasiha geben will, so soll er das unter vier Augen machen. Wir machen das nicht, weder vor anderen Leuten, weil das zu Fitna und Chaos führt, und auch ist das eine Art von Riya, dass wir sagen, oh, guck mal, wie rechtschaffen ich bin. Ich bin zu einem Herrscher gegangen, habe ihm Nasir gegeben. Und wir gehen auch nicht zu einem Herrscher und sagen dann danach, ich war bei dem Herrscher. Und wir gehen auch nicht auf die Kuppel und auf den Minbar und sagen, Herrscher XY hat das und das gemacht. Und wissen genau darüber Bescheid, was er zum Frühstück und Mittag und Abendessen hatte. Das müssen wir wissen, dass wir müssen wissen, was Scher ist, nicht weil wir aufgrund des Schers, sondern damit wir uns vor dem Scher, von dem Übel schützen können. Wie können wir denn uns vor Bida schützen, wenn wir nicht wissen, was Bida ist? Wie können wir uns denn vor den Sekten schützen, wenn wir nicht wissen, wer die Sekten sind, die sich von Ehl Sunna abgespalten haben? Dann müssen wir das wissen. Wer diese Sekten sind, die sie von Ahle Sunna, von den Salafis abgespalten haben. Und das muss man wissen. Das machen wir, also ganz kurz, wer das nicht weiß, die Salafis haben mehrere Namen, Salafiyun, Ahle Sunna wal Jama'a, Ahle Sunna, Ta'if al-Mansura, Firkatun Najia, Al-Ghuraba, das sind die verschiedenen Namen, die alles auf das Gleiche hinweisen. Das ist nur eine Gruppe, hat verschiedene Namen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Gruppen, die Sekten, die in Dalala sind, in Irrleitung sind, das sind die Sekten von damals, und die heutigen Sekten sind zum Beispiel Ikhwani Muslimun. Die Sufis haben wir schon gesagt. Hizbut Tahrir. Jamaatut Tabligh. Dann von Ikhwani Muslimun gibt es zwei Flügel. Einmal Hassan al-Banna Flügel und einmal Sayyid Qutb Flügel. Und dann haben wir noch so Gruppen, die sich da von denen abgespaltet haben, wie zum Beispiel von Hizbut Tahrir, nennen sich jetzt Al-Muhajirun, nennen die sich, aber sind eigentlich nichts anderes als das gleiche wie Hizbut Tahrir. Das muss man aber wissen, die Tekfiris, das muss man wissen, damit man davor geschützt ist. Wenn man hört, aha, die sind von der Gruppe, brauche ich gar nicht mit denen reingehen, weil die sind von den Gruppen, die sich abgespalten haben. Und wir werden, inshallah, auf jede Gruppe einzeln eingehen, damit jeder von euch weiß, was die Eigenschaften und die Zeichen von dieser Gruppe sowohl von unserer Gruppe sind, damit man weiß, woran ich festhalten muss, als auch von den anderen Gruppen, damit ich weiß, wovor ich mich schützen muss. Wenn noch irgendeiner was dazu zu diesem Thema sagen möchte, hinzufügen, Verbesserungen, wie auch immer, dann kann er das jetzt machen. Nix. Ansonsten beende ich jetzt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك